Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kleiner Cast, der Podcast von Kleiner 3 über alle Themen, die uns am Herzen liegen. Das heutige Thema, da bin ich schon sehr gespannt drauf, denn ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht ganz so viel drüber. Das ist das Thema Jungenarbeit und ich, das ist die Anne und ich habe mir dazu aber einen Gast eingeladen, der ganz viel dazu weiß und das ist der Marc. Hallo. Ja, hallo, hi. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, ich mich auch. Wir kennen uns ja, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich, das war schon 2016, dass wir zusammen auf einem Podium gesessen haben, in Frankfurt war das, ne? Ja, genau. Zum Thema Geschlechterstereotype in der Werbung. Ne? Ja, genau. Also da gibt es ja auch einiges zu sagen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal heute drauf zurück, das weiß ich gar nicht. Genau, und da habe ich dich kennengelernt und bin dann nochmal auf dich zugekommen, weil ich dachte, dieses Thema Jugendarbeit, also der Bereich, in dem du auch tätig bist, das ist eigentlich einer, da wissen wir viel zu wenig drüber und der wird auch, finde ich, in meiner öffentlichen Wahrnehmung gar nicht so thematisiert und das sollten wir mal ändern, dachte ich mir. Ja. Genau, und insofern würde ich dich auch direkt mal damit einzusteigen, wirklich mal zu erklären, was wir uns so unter Jugendarbeit eigentlich vorstellen müssen und vielleicht auch, wie du selber so dazu gekommen bist, da in dem Bereich zu arbeiten. Mhm. Unter Jungarbeit, also das ist auch, da sind wir auch, die in dem Bereich arbeiten, auch immer wieder in der Diskussion drin, passt überhaupt der Titel? Ist der Titel selbsterklärend? Ist er natürlich nicht. Es geht bei der Jungarbeit eigentlich um eine geschlechterreflektierte pädagogische Arbeit mit jungen männlichen Jugendlichen, jungen Männern, die sich selbst so definieren. So würde ich jetzt eine relativ neue Definition der Arbeit definieren. Ja, genau. Mhm. Und das findet in ganz unterschiedlichen Bereichen statt. Das geht von Freizeitangeboten, pädagogischen, über Schule, über stationäre, teilstationäre Arbeit, über Beratungsarbeit und klassische Kinder- und Jugendhilfe. So, das sind die Arbeitsbereiche, wo Jugendarbeit verortet ist. In ganz unterschiedlichen Arten so. Ich würde ganz gerne heute so ein bisschen auf die Bundesperspektive eingehen. Ich bin da auch im Vorstand von der Bundesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit in Deutschland und baue gerade zurzeit eine Fachstelle zur Jungarbeit in Hessen auf beim Paritätischen Bildungswerk Bundesverband, ansässig in Frankfurt. Genau. So. Und wie ich dazu gekommen bin, also es ist so, ich habe eigentlich so einen klassischen Verlauf in der Pädagogik. Bin ich gegangen im Rahmen meines Zivildienstes in Anfang der 90er Jahre in Frankfurt am Main und bin darüber, ich habe Zivildienst in der Kita gemacht und habe gemerkt, dass eigentlich das das Arbeitsfeld ist, was mich interessiert, was mir Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, mit jungen Menschen zu arbeiten. Und bin über ein Studium an der Goethe-Universität in Erziehungswissenschaften mit dem Abschluss Diplompädagoge dann auch gleich in die Praxis reingegangen, in die Arbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit. So, das war mein Zugang. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich von unterschiedlichen Seiten damit konfrontiert werde, dass ich als Mann gelesen werde und mir im Endeffekt gesagt wird, so und jetzt arbeite mal mit den Jungen. So, ne? Und das ist so eine klassische Zuschreibung und ich habe gemerkt, die Jungen in meiner Einrichtung, die wollen schon auch was von mir, aber ich möchte ihnen auch was Adäquates anbieten und für mich gab es eigentlich beim Start in die pädagogische Arbeit nie so die Frage, kann ich das als Mann überhaupt leisten, ne? Weil ich in einer Kita gearbeitet habe, die paritätisch besetzt war in den 90ern. Also Hälfte Männer, Hälfte Frauen, die dort gearbeitet haben. Was ja auch eigentlich noch recht ungewöhnlich ist, oder? Also ja, im Ballungsraum gibt es das schon öfters auch so, aber es hat wirklich auch was mit städtischen Raum und ländlichen Raum zu tun. Ne? So. Klar, also wie viele Fachkräfte dann einfach auch vor Ort sind und verfügbar sind. So. Ja, und auch wie die Legitimation auch da ist. Ne? So, ich habe in der Großstadt einfach, und da ist in Berlin zum Beispiel ähnliche Zahlen auch, ne? Das sind so um die 10-12% an Männern, die dort auch arbeiten. Und dann gibt es auch nochmal eine andere Legitimation. Aber das ist auch nochmal so ein anderes Thema. Aber es ist natürlich auch ein Thema, was mich auch in meiner jetzigen Arbeit auch beschäftigt. Ne? So, aber das war der Zugang in diesem Bereich. Und ja, ich habe dann schnell gemerkt, ich brauche da was im Rahmen von Fortbildung und habe dann eine Fortbildung zur Jugendarbeit gemacht in Nordhessen. Und das war so für mich der Einstieg in die pädagogische Praxis von Jugendarbeit. Genau. Mhm. So. Und ja, wie ist das denn so? Also du sagst jetzt sowas wie offene Kinder- und Jugendarbeit. Ist das dann, wirst du dann gebucht, bist du da fest angestellt? Wie sieht denn da so ein typischer Arbeitstag bei dir aus, wenn es das überhaupt sowas gibt? Ja, genau. Also das war so mein Einstieg. Ich bin jetzt schon, also ich arbeite jetzt anders. Ich habe dort 8 Jahre gearbeitet und bin dann durch diese Fortbildung, und ich habe noch eine Weiterbildung gemacht beim Bayerischen Jugendring in der Genderpädagogik, und habe mich dann spezialisiert. Ich bin dann nach Frankfurt gegangen, zu meiner jetzigen Arbeitsstelle, und habe dort angefangen, Jungenprojekte zu begleiten. Einerseits, wir haben ein großes Projekt in Frankfurt, das läuft seit 12 Jahren, zum Thema Jungs für soziale Berufe zu interessieren. Nennt sich Soziale super, Jungs. Ja. So, und da können Jungs ein längeres Praktikum in der sozialen Einrichtung machen. Und dann habe ich Projekte gemacht, die immer was mit Jung und Care und Fürsorge zu tun hatten. So, das war so, das ist so eigentlich mein Bereich, wo ich sage, da haben Jungs ganz viele Kompetenzen und Ressourcen. Und gerade mit diesem Care- und Fürsorge-Thema kommt man super an die ran, weil einfach klar wird, dass diese Ressourcen und Kompetenzen oft nicht abgefragt werden. So. Und da haben die ziemlich viel auch im Petto. So. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich ein sehr, sehr guter Zugang ist, um mit Jungen genau zu ihren Themen zu arbeiten, zu ihren Bedarfen zu arbeiten. Ne? Also was bewegt sie? Ja, ich hab ein Projekt zum Beispiel zum Thema aktive Vaterschaft gemacht mit Jungs. Und da waren die relativ einfühlsam, fürsorglich, und gerade im Alter von der Pubertät, wo es schon in diese Richtung geht, wo es um Hierarchie geht, wo es um Gruppenbildung geht, wo es um viel auch um Suche nach Identität geht, dass sie mit so einem Blick in die Zukunft ziemlich sensibel, empathisch, fürsorglich miteinander umgehen konnten. Und da haben wir im Rhein-Main-Gebiet knapp 100 Jungs im Projekt gehabt. Und da haben wir total die tollen Erfahrungen gemacht. Und das ist eher so ein Zugang, der in der pädagogischen Arbeit mit Jungen doch eher selten ist. Ne? Also wenn man so an den Bedarfen ansetzt, dann geht es dann doch öfter in die Richtung von erlebnispädagogischen Angeboten. Ne? Weil man die Zuschreibung tätigt, das ist ein Thema, mit dem bekomme ich die in so ein vermeintlich geschlechtshomogenes Angebot. Ne? Also da sind wir auch so an einem Punkt, früher hat man gesagt, Jungenarbeit machen ausgebildete Fachkräfte mit Jungen. Und im Rahmen von geschlechtlicher Identität sind wir natürlich in der heutigen Zeit an ganz, ganz anderen Punkten, wo wir bestimmte Dinge auch auf der Fachebene nochmal neu diskutieren müssen. Ne? So. Mhm. Und auch das haben wir zum Beispiel in dem Projekt da zum Thema aktive Vaterschaft im Rhein-Main-Gebiet gemacht. Ich habe das Projekt mit einem Kollegen im queeren Jugendzentrum zum Beispiel angeboten. So, und er kam auf mich zu und hat gefragt, ob ich Lust hätte, das mit ihm dort durchzuführen. Und wir haben das Projekt angeboten für alle, die sich als Jungen fühlen in dem Zentrum. So, und das war, ne, also das war auch eine super Erfahrung in dem Projekt, weil wir da auch ganz nah an den Jungs einfach dran waren und an ihren, ja, auch an ihren Bedürfnissen und Wünschen. So, ne? Ja, genau. Aber das ist super, weil ich finde, das zeigt auch sehr deutlich, wie ihr da so ein Angebot liefert, was sonst halt oft fehlt. Also auch wie du sagst, ne? Also wenn ich das richtig verstehe, wie du sagst, das wird nicht abgefragt. Das hat ja auch damit zu tun, dass dieses Männlichkeitsbild, was wir heutzutage in der Gesellschaft immer noch haben, eben von Jungs und Männern keine Empathie fordert, sondern sogar sie mehr oder weniger aberzieht, ne? Genau. Also so ein sehr schönes Buch, wo das, finde ich, ziemlich gut beschrieben wird, ist von Jack Irvine, Boys Don't Cry, so, ne? Also wo er auch von toxischer Männlichkeit redet. Und, ich merke, also diese Stereotypen, die du ja auch vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen hattest in dieser, wo wir uns da kennengelernt haben bei der Veranstaltung, die wirken einfach, die wirken sehr, sehr stark, die wirken oftmals auch von außen, also im Rahmen der eigenen Zuschreibung von Lehrkräften, Fachkräften, die mit Jungen auch arbeiten, und es wird gar nicht drauf geguckt, was sie alles noch haben. Ne, so. Und wo mache ich Räume auf, wo sie sich genau dazu austauschen können? Zum Beispiel auch Räume aufzumachen, wo sie über Abwertungserfahrungen sich austauschen können. Ne? Auch das passiert ganz selten. Und für mich ist so ein Klassiker, dass eigentlich nicht nach den Ressourcen und Kompetenzen gefragt wird, sondern es wird da drauf geschaut, wo sie anecken. So, ne? Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, dass gerade und Jungarbeit ist ein Teil von geschlechterreflektierter Pädagogik, ne? Wo ich glaube, dass wir im Kontext von Pädagogik viel mehr noch den Fokus drauf setzen müssen, wo erreichen wir Jungen, Mädchen und auch Kinder und Jugendliche, die sich dem nicht zuordnen wollen oder sich falsch gelesen fühlen. Ja? Wie können wir es schaffen, Fachkräfte so zu sensibilisieren, dass sie da auch adäquat mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten können und ihnen was anbieten können. Und das ist so für mich so das übergeordnete Ziel, was wir natürlich auch auf Bundesebene versuchen zu platzieren. Ne? Also ich bin im Vorstand auch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit. Wir arbeiten auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik ganz eng zusammen, haben ein gemeinsames Projekt, das Testgelände, wo es sehr viel um Partizipation geht und Jugendliche sich ausprobieren können. Und da sind wir auch so neue Schritte und Wege gegangen. Ne? So, da passiert ganz viel. Und da kann halt oder können Fachkräfte auch sehr von profitieren, weil da einfach schon ganz viel Material für die pädagogische Praxis da ist. Ja. Und was würdest du dann sagen, was sind so die konkretesten Bedürfnisse, die dann eben über Jungenarbeit abgedeckt werden? Also du hast es jetzt schon angesprochen, das Thema, dass es eben ja nicht nur um die Mängel sozusagen gehen soll oder die Probleme, die sich aus dem aus einengenden Geschlechterstereotypen ja letztendlich ergeben, sondern auch das, was da ist und das überhaupt zu fördern und nicht immer wieder dann das darüber einzuengen, dass man sagt, Jungs können aber XYZ nicht und deswegen das gleich von vornherein abzuschmettern sozusagen. Ja. Also ich glaube, es geht um eine differenzierte Betrachtung. Ne? Es ist tatsächlich so, dass meine Erfahrung ist mit den Jungs, wenn der Raum offen ist und auch eine Sicherheit im Raum, also bildlich gesprochen, da ist, dass sie auch die Möglichkeit nutzen, sich zu öffnen. Das hat aber ganz viel natürlich mit mir als Fachkraft zu tun. Und ich würde auch tatsächlich erstmal in Frage stellen, ob das was damit zu tun hat, dass die Jungs mich irgendwie als Mann lesen. Ne? Sondern ich glaube, da sind wir genau an der Beziehungsebene. Und da müssen wir genau drauf schauen, auch was Jungen wie auch Mädchen in der geschlechterreflektierten Pädagogik benötigen und wie beziehungsfähig sind die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Das ist das Wesentliche. Ne? Und da bin ich natürlich, wenn ich mich selbst auch als Mann definiere, natürlich eine Möglichkeit von vielen, die ich dort anbiete. Und wenn ich da konträr dazu handle, zu den Stereotypen, also dass ich aufmerksam bin, dass ich sprachlich mit ihnen in Kontakt trete und nicht davon ausgehe, nur weil ich als Junge sozialisiert bin, weiß ich, wie die ticken. Ne? So. Ja. Dann mach ich die Tür auf. Und bestimmte Dinge, das sind meine Erfahrungen auch in der pädagogischen Arbeit, die lasse ich erstmal stehen und höre genau zu und frage dann nach. Aber ich brauche dafür auch eine Beziehungsebene. So. Und wenn ich relativ schnell mit meiner eigenen Haltung, Meinung in den Raum reingehe, dann mache ich oft die Tür zu. Ne? So. In dem Setting. drin habe. Ich muss erstmal zuhören, muss gucken, okay, wie ticken die, was sind die Bedarfe, was sind ihre Erfahrungen. Und ab einem bestimmten Punkt wollen die natürlich auch wissen, wie stehe ich dazu. Ne? So, aber das ist so auch ein Punkt von, von Aushalten. Das hat natürlich auch was mit Alter zu tun, mit dem Alter, der Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeite. So, wir haben gute Erfahrungen gemacht, wenn man mit so einem Setting anfängt im Alter von 10, so, da kann ich viel ausprobieren, da sind die sehr offen, da wirken auch diese Stereotypen noch nicht so sehr. Ne? Ja. Wenn die dann älter werden, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Also dann muss ich schon auch gucken, wie ich die Angebote setze und wie ich dann auch diese Beziehungsebene gut gestalten kann. Und was macht dir dann so am meisten Spaß bei der Arbeit? Oder wo hast du auch das Gefühl, das ist eher noch recht kompliziert? Also bei mir ist es zurzeit so, dass ich seit einigen Jahren jetzt schon auch Fort- und Weiterbildung gebe in dem Bereich. Also auch im Kontext von geschlechterreflektierter Pädagogik. Und ich merke, also da macht mir viel Spaß, wenn ich Menschen mitnehmen kann, um zu vermitteln, dass so eine geschlechterreflektierte Perspektive total wichtig ist, weil sie uns alle beeinflusst. So, ne? Also wir sind. Das wird immer noch total unterschätzt, ne? Total. Das ist wirklich auch eine Problematik, wo gesagt wird, ja, das machen wir doch schon seit Jahren und da haben wir doch einen Blick drauf. Und wenn man dann teilweise auf die Kommunikation der Personen schaut, dann merkt man einfach, naja, ganz so offensichtlich ist es noch nicht involviert. Ne? Das ist so, es hat natürlich auch immer eine Komponente von Reflexion, weil ich bin ja immer Teil dessen. Ja? Ich bin immer ein Teil von Geschlechterhierarchie, mit meiner eigenen Person. Da muss man genau drauf schauen, dass man die Leute auch an dem Punkt abholt, wo sie sich gerade befinden. So. Ne? Und da kann ich einfach, da komme ich einfach weiter, wenn ich Praxisbeispiele bringe. So, und die Leute da mitnehmen kann. Also als Beispiel, ich mache oft, wenn ich dann mit jungen Gruppen arbeite, in der Projektarbeit, mache ich oft Collagenarbeit. Ne? So. Mhm. Und das machen wir sehr offen. Also wir machen eine Fragestellung, wie stellst du dir deine Zukunft vor zum Beispiel? Und dann können die frei gestalten. So. Und der Blick ist jetzt nicht von meiner Seite, was hast du für einen Schulabschluss vor? Und das kannst du ja gar nicht werden. Ne? Also darum geht es nicht. Ne? Es geht darum, einfach über dieses kreative Arbeiten einen Kontakt herzustellen, nachzufragen. Und so ein Klassiker war, 12-jähriger Junge klebt einen Rapper auf einen Bekannten, klebt ein dickes Haus auf, eine Yacht, ein Rennpferd. Und der Kollege, mit dem ich das Projekt gemeinsam gemacht habe, bei uns war so die Schublade auf, ne? So, das hat alles irgendwie zusammengepasst. Und dann haben wir dann doch nochmal nachgefragt, was das Pferd da soll. Und dann sagte er, ich gehe so gerne auf den Ponyhof und das macht mir so einen Spaß da mit den Pferden und die Leute sind so nett zu mir. Ne? Und uns ist das wie Schuppen von den Augen gefallen, wo wir gedacht haben, oh Mann, hätten wir das nicht gefragt, ja? Wär die Tür zugewiesen. Und er hat sich da offenbart und hat aber auch eine ganz andere Seite gezeigt, auch in der Gruppe der anderen Jungen. Ne? So. Mhm. Und da merkt man einfach, wie sensibel man auch, klar, auch mit seinen eigenen Zuschreibungen umgehen muss und immer wieder nachfragen, um am Ball zu bleiben. Ne? So. Und das war für alle eine ganz spannende Erfahrung, weil er dann aus sich rausgekommen ist und einfach erzählt hat, dass es ihm da total gut geht, aber an anderen Punkten halt nicht gut geht. Ne? So. Ja. Und das ist so der andere Punkt, wo ich sage, ich profitiere immer wieder, wenn ich mit Jugendlichen, wir machen auch Projekte im koedukativen Setting, aber wenn ich mit Jugendlichen zusammenkomme und einfach teilhaben kann an ihren Lebensrealitäten. So, weil das bringt mir was auch in Fort- und Weiterbildung, weil ich dann einfach auch Leute dadurch auch erreichen kann. Und es ist einfach. Ja, es ist. Ja, nee, mir fiel gerade das nur nochmal so auf, weil in so öffentlichen Debatten wird ja gerne dieser Satz, denkt ja niemand an die Kinder, irgendwie eingebracht, gerade wenn es darum geht, irgendwie so rechtskonservative Agenda zu pushen. Aber letztendlich muss man ja sagen, in dem Moment denken viel zu wenige an Kinder und Jugendlichen, was das mit ihnen macht, was das zum Beispiel auch mit ihnen macht, wenn ständig, weiß ich nicht, auch eingeredet wird, sie wären alle total politikverdrossen, würden sich überhaupt nicht für das interessieren, was um sie herum passiert. Aber letztendlich gefragt werden sie ja dann auch nicht. Wie thematisiert er sowas in der Arbeit auch? Also. Das ist genau der Punkt, ne? Also es ist natürlich ein Riesenthema Partizipation und Teilhabe. Ja. Und ich muss mir natürlich vorher auch Gedanken machen, wenn ich mit Jugendlichen dazu arbeite, was kann ich tatsächlich auch ermöglichen, ne? Um auch den Effekt zu haben, wenn ich was ändern möchte und ich beteilige mich und dann kann ich auch was erreichen. So. Und Ja. die Erfahrung in der Praxis, das hat jetzt auch, also kommt immer so ein bisschen auch auf die Lebenswelt von Jugendlichen an, aber die Tendenz ist da, dass die einfach schon relativ viel und früh Erfahrungen im Kontext von Rassismus und Abwertung machen. So. Das ist gerade wenn ich hier mit Gruppen im Rhein-Main-Gebiet arbeite, das ist gang und gäbe, ne? Und das wird immer oder ganz oft auch abgetan. Also so ein Klassiker zum Beispiel war, eine Gruppe von Jungen hat bei einer öffentlichen Diskussion gesagt, dass sie immer wieder kontrolliert werden bezüglich ihrer Herkunft, ne? Von Seiten der Staatsgewalt. Und dann wurde abgetan, naja, das sind halt Einzelschicksale, ne? Das kann halt auch mal passieren, dass du kontrolliert wirst. Und weißt du, das war vor 5 Jahren, mein Ja. Personalausweis war 3 Jahre abgelaufen. Mich hat noch nie jemand nach meinem Ausweis gefragt. Ja. So, ne? Und dann waren wir bei Realitäten. Das ist nämlich Realität von Jungs, die in Frankfurt unterwegs sind, dass die halt einfach gelabelt werden, gesehen werden und dann machen sie genau diese Erfahrung so, ne? Und das wird oft nicht wahrgenommen in der Mehrheitsgesellschaft. So, ne? Und da ihnen zu ermöglichen, auch da Wege zu finden, das zu äußern und dass es auch im öffentlichen Raum wahrgenommen wird, das ist so ein Punkt, wo wir ja auf der Fachebene gucken, dass wir Fachkräfte sensibilisieren. In Veranstaltungen, also wir machen Veranstaltungen mit der Fachstelle in Hessen zu dem Thema. Und auf Bundesebene sind wir da in den Praxisprojekten mit dem Testgelände dabei, das immer wieder auch nach vorne zu pushen, die Themen, die Jugendliche da auch betreffen und die Bedarfe, die sie äußern. Und ja, mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendarbeit, da sind wir auch im Bundesforum Männer, das ja auch gleichstellungsorientiert ist. Da sind wir auch dabei, halt auch auf diesen Ebenen dort die Themen zu platzieren. Also das ist schon, das versuchen wir nicht nur in der Praxis, sondern halt auch in den politischen Diskursen, wo wir die Möglichkeit haben, auch reinzukommen. Ja, klar. Und da ist ja letztendlich auch noch ganz viel Ausbaubedarf. Das ist ja auch was, wenn ich mir jetzt angucke, die MeToo-Debatte zu Sexismus und sexualisierter Gewalt, die wird ja jetzt auch schon länger geführt. Das ist ja auch super, dass sie jetzt schon länger läuft. Aber ich habe durchaus einen Frust, weil es dann selten auch wirklich an den Punkt kommt, über Lösungen zu sprechen. Und da sind natürlich auch ganz klar die Thematisierung von Geschlechterstereotypen, wie sie ein Machtgefälle zementieren, was diese Vorstellung von Geschlecht einfach immer noch mit uns machen und auch einen Teil daran haben, dass es zu dieser Gewalt überhaupt erst kommen kann. Thematisiert ihr sowas auch? Also so auch, sag ich mal, diese Konzepte wie Nein heißt Nein, Ja heißt Ja. Also jetzt gar nicht mal in Bezug nur auf Mädchen und Frauen dann, sondern auch zum Beispiel auf die eigenen Grenzen, die zu setzen. Genau, also das ist natürlich, das sollte auf jeden Fall Inhalt von pädagogischer Arbeit mit Jungen sein, ne? Weil, wie du auch schon gesagt hast, das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, was tut mir gut und wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie stelle ich mir Beziehungen zum Beispiel vor? Ne? Und Ja. da ist aber der Punkt, glaube ich, dass da noch viel, viel mehr auch im Kontext von Jungenarbeit gemacht werden kann und muss, so, weil es natürlich auch viel damit zu tun hat, dass die Fachkräfte sich selbst erstmal damit auseinandersetzen müssen. Ne? Also ähnlich wie mit dem Thema Empathie und Fürsorge, was ich vorhin angebracht habe, ist auch bei dem Thema eine hohe Art von Reflexion erstmal wichtig, um dann zu sagen, was kann ich da eigentlich... Also es ist sozusagen nicht Teil, selbstverständlicher Teil der Ausbildung, sondern die Person muss sich eher dafür interessieren, dass das auch Thema wird. So. Also in den neueren Ausbildungen und Fortbildungen ist das ein Thema. So. Okay, das ist ja schon... Ne, also das ist platziert. Das war in meiner Zeit, das war so Anfang der 2000er Jahre, Nullerjahre, war das nicht der Fall. Also nicht so, wie es jetzt ist. Ich glaube, dass im Rahmen von, wie stelle ich mir Beziehung vor, ne? Da kann ich ja auch erstmal die gegenüberliegende Person außen vor lassen. Ne? Wenn ich das auf Subjektebene betrachte und sage, so, wie stelle ich mir eine gute Beziehung vor, wie möchte ich eine gute Beziehung führen, dann kann ich die sexuelle Orientierung erstmal außen vor lassen. So. Ne? Ja, das ist eigentlich eine super Möglichkeit, auch in einem geschützten Rahmen, und wir sind ja leider auch nicht so weit, dass wir so offen das verhandeln können. Ne? Also wir wünschen uns das, und das ist total wichtig, darauf hinzuarbeiten, aber auch da greifen ja die Stereotype total stark. Ne? Und da, glaube ich, besteht wirklich auch die Möglichkeit, ich habe neulich erst mit einem Kollegen aus Berlin, haben wir uns darüber unterhalten, wie man das gut gestalten kann, zu dem Thema Beziehung zu arbeiten, weil wir auch im Kontext zum Beispiel dieser Pickup-Artists was entgegensetzen müssen. Da greifen Leute ein Feld ab, wo ich sage, aus einer pädagogischen Perspektive müssen wir darauf reagieren. Wir müssen das bearbeiten. So, ne? Ja, und das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe auch immer das Gefühl, die haben so eine Leerstelle entdeckt. Ne? Ja, also genau. Dieses Thema Beziehungen und wie umgehen in dem Moment Männer und Frauen. Genau, das ist ja sehr heteronormativ auch aufgestellt. Ne? So. Aber, total, aber auch da zu gucken, wie kann man da einen Raum schaffen, dass sich junge Menschen darüber austauschen können. Und, und da spielen natürlich auch unterschiedliche Systeme eine Rolle. Ne? Aufwachsen in früheren Jahren war nochmal eine andere Nummer, weil du einfach viel mehr Freizeit hattest. So, du hattest viel mehr Zeit, dich mit den Leuten zu treffen, auf die du auch Lust hast. So. Und mit Ganztagsschule und Verplanung wird es heute total schwierig. Ich hatte neulich in einem Schulprojekt einen Jungen, der gesagt hat, so, ich habe das Gefühl, permanent unter Beobachtung zu stehen. Ich kann nicht das machen, worauf ich mal Lust habe. Ne? So, und das in einer... Das ist so traurig, dass diese Leistungsgesellschaft da schon so früh anfängt, ey, Ja, das ist kaum zu ertragen, ne? Weil ich konnte halt einfach, und das ist halt auch so der Punkt, ne? Klar, ich bin eine ganz andere Generation, aber ich kann natürlich nachfühlen, wie das ist in dieser Phase von Pubertät, wenn du nicht das machen kannst, worauf du Lust hast. Ja, so. Ja, zumal die Phase ja auch gerade zum Ausprobieren da ist. Genau, ne? Und da bist du total eng getaktet und boah, das ist kaum auszuhalten. Ne? So, und jetzt versucht da mal Dinge zu ermöglichen. Ne? Also das ist einfach ganz, ganz schwierig. Deswegen sagte ich das vorhin auch im Rahmen der Ausbildung von Lehrkräften und Fachkräften, das muss einfach drinne sein. Wir müssen da mit diesen Themen rein, damit auch Systemschule hoffentlich irgendwann auch da mal ein Umdenken reinbekommt, dass im bestimmten Alter es viel sinniger ist, Projektarbeit anzubieten, an den Bedarfen der Jugendlichen anzusetzen und weil sie davon auch einfach profitieren könnten. Ne? So. Und da ist so ein Verwertungsmechanismus, G8, das spielt alles eine Rolle. Und da braucht man sich auch nicht wundern, wenn den Jugendliche wirklich auch dann am Ende ihrer Schullaufbahn total ausgebrannt sind, ne? Weil der Druck einfach enorm groß ist. So, und da glaube ich, da muss Fachöffentlichkeit auch mehr in die politische Debatte rein. So. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also da merkt man ja auch, wie weitreichend das letztendlich wieder ist und dass es eher ja, also geschlechterreflektiertes Arbeiten da eher ein Querschnitt sein sollte, als eben immer so on top auf alles draufgesetzt. Und wenn man Glück hat, kommt es noch mit rein und ansonsten fällt es wieder raus. So. Genau, genau. Ja, und das ist halt einfach, das hat natürlich auch was mit Struktur zu tun, ne? Weil, hab neulich das erst wieder gehabt, Jugendhilfe an der Schule. 2 Fachkräfte, 1500 SchülerInnen. Das, ne, also, wenn du dir die Zahlen immer vor Augen führst. Oh mein Gott, ja. Ja, ja. Ja, ja, also da wird es einfach deutlich, ne, dass natürlich bestimmte Dinge auch schwer zu verhandeln sind. Ne, ja. Weil die Struktur es nicht zulässt. Also da auch eine strukturelle Gewalt einfach auch da ist. Ne. So, ja. Und da sind wir genau in dieser politischen Debatte. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass ja auch die Organisationen, die ich vorhin schon genannt habe, da auch politisch wirken. Ne? So, das ja. ist das ist wichtig und das, was du angesprochen hast mit der MeToo-Debatte auch, dass es natürlich, dass es auch in der pädagogischen Arbeit bearbeitet wird. Ne? So, und dass man das thematisiert und das ist natürlich in einem freizeitpädagogischen Setting nochmal einfacher, sowas zu platzieren, weil, wie ich eben als Beispiel schon gebracht habe, in der Schule ist es immer wieder auch abhängig vom Personal, ne? Genau, dann kann es so im Rahmen, im Schulsetting natürlich auch so eine Art von Pflicht sein, ne? Mhm. So, genau. Und ja, ich merke aber auch, dass das, wenn ich mit jungen Menschen da in Kontakt bin, dass das natürlich Themen sind, die kennen sie und die beschäftigen sie. Ne? Und da sind wir ja wieder bei den Stereotypen. Wenn wir gucken, was das für Auswirkungen auf Mädchen und Jungen hat im Kontext von Körperlichkeiten. Ne? Mhm. Wie werde ich gelesen, wie werde ich gesehen, wie werde ich bewertet? Dann habe ich auch oft das Gefühl, das ist so ein Backslash. Ja? Und das ist es ja auch letztendlich. Ja. Und da sind wir, da waren wir, ja, 80er, 90er habe ich das Gefühl, da war man da schon ein bisschen weiter irgendwie gewesen. Ja, das ist halt, finde ich, echt frustrierend. Also, dass man da wirklich wieder merkt, so, okay, da geht's eher wieder in eine Richtung, die uns alle nicht weiterbringt. Ja. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch letztendlich verknüpft und da sehe ich ja auch durchaus, beziehungsweise da würde mich mal interessieren, wie du da die Verantwortung eurer Arbeit siehst, gerade in einem politischen Klima, wie wir es jetzt haben und mittlerweile wieder haben, wo es ja auch gerade darum geht, ja, wieder Geschlechterrollen verstärkt zu zementieren, die eine Ungerechtigkeit hervorrufen. Also eine AfD, überhaupt rechte Bewegungen arbeiten ja ganz stark damit, wieder auf vermeintlich natürliche, in Anführungszeichen, biologische Rollen. Dann gibt es ja sowieso nur Männer und Frauen, ne? Also da gibt es nur das binäre Geschlechtersystem, das alles wieder daraufhin zurückzuführen. Also wie positioniert ihr euch da? Also da positionieren wir uns ganz klar im Kontext von Vielfalt und Diversität. So, ne? Also das ist eine ganz klare politische Haltung auch. Und alles andere wäre jenseits von sämtlichen Realitäten, in denen Menschen leben. Ne? So, ja. Also das ist, ja, also da kann ich jetzt nur erstmal aus meiner persönlichen subjektiven Sicht das sehen, das hat nichts mit Realität von Menschen zu tun. Von jungen Menschen, von alten Menschen, das ist erstmal der Punkt, wo ich immer natürlich auch gucken muss, wo sind meine eigenen Privilegien? Ich habe vielleicht gut reden, so, ich bin weiß, ich bin Mann, ich bin heterosexuell. So, da habe ich natürlich erstmal eine privilegierte Position und ich habe vielleicht an anderen Punkten auch eine betroffene Perspektive, aber die ist sehr, sehr klein. Ne? So. Also als Beispiel, ich bin Arbeiterkind. So, ich bin auch, ich habe auch an bestimmten Punkten Marginalisierung erfahren. So, ne? Aber die ist gering. So, ne? Ich finde, dass wir genau in dem Punkt auch auf der Ebene der Fachdiskurse auf dem Weg sind, uns da immer wieder auch zu positionieren und auch auch mit den Verbänden politische Statements zu setzen. Also das Bundesforum Männer macht das. Die BAG Jungarbeit ist jetzt nochmal also ist jetzt nicht so ein großer Verband, aber auch wir thematisieren gerade genau das Thema, was gerade politisch in dem Land los ist, ne? Und wie das auch sich auswirkt auf unsere Arbeit und wie wir uns da positionieren, auch als Fachkräfte. So, genau. Und das ist einfach, dass wenn man Geschlecht vielfältig sieht und die Lebensentwürfe von Menschen dahingehend unterstützen möchte, dass sie mit relativ wenig Zuschreibung aufwachsen können und ihr Leben individuell auch gestalten können, dann wird deutlich, wie wichtig halt auch eine politische Position in dem Kontext auch ist. So. Und, definitiv, ja, sonst würde es ja komplett konträr zu dem laufen, was ihr macht auch. Genau. Genau. Ja. Und und deswegen ist auch, da sind wir auch eben dabei, ne, zu gucken, auch so intersektional zu schauen, wie wird das aufgenommen, auch in der pädagogischen Arbeit. Das ist dann immer so auch nicht ganz so einfach, das in die Praxis zu übersetzen. Aber auch da sind wir dabei. Und wir hatten zum Beispiel vor, jetzt muss ich gerade überlegen, 2016 haben wir eine Fachtagung in Stuttgart gemacht, auch über die Bundesarbeitsgemeinschaft Jungarbeit zum Thema sexuelle Orientierung und Vielfalt im Kontext von Jungarbeit. Und da haben wir zum Beispiel unser Positionspapier auch überarbeitet mit Menschen auch aus der queeren Szene, die uns da auch unterstützt haben und wo wir einfach nochmal drauf geguckt haben, wo müssen wir aufpassen, dass wir da auch keinen Ausschluss betreiben. Ne? So, und also auch da weiterdenken. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, auch immer zu signalisieren, dass es nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern da eine Weiterentwicklung, eine Weiterdiskussion auch immer geben kann und darf. Ja. Genau. Und Gender natürlich trotzdem immer so ein, also für mich hat natürlich auch was mit meinem Arbeitsgebiet zu tun, aber trotzdem einfach sehr, sehr wirkungsstark auch ist. Ne? Und dass wir diese Zuschreibung halt einfach im Rahmen von der Lebensverlaufsperspektive von Menschen einfach ganz gravierende Einschränkungen auch innehaben. Also sei es Berufsorientierung, Berufsfindung, Gesundheit, was wir eben gerade auch mit Körperlichkeit hatten. Das spielt alles eine Rolle. Und das hat ganz viel auch mit geschlechtlichen Zuschreibungen zu tun. Da sagst du was. Also was ich ja auch immer als Beispiel benutze, um Menschen klarzumachen, also das ein Problem bei der ganzen Geschlechterdebatte ist ja, dass es sich automatisch nur auf Frauen konzentriert, weil Frauen als Geschlecht wahrgenommen werden und Männer als neutral. Also das ist ja wahrscheinlich auch spannend in deiner Arbeit zu beobachten, dass dann tatsächlich erstmal eine eigene Geschlechtlichkeit wahrgenommen wird. So. Was ich dann immer als Beispiel nenne, um das Problematische an unserer Vorstellung von Männlichkeit, ne, so der starke, harte Typ, der nie weint, der immer alle versorgen muss, dass da ja ein großes Problem ist auch so, dass dann psychische Erkrankungen nicht erkannt werden und dass dann Männer häufiger unerkannt an Depressionen auch erkranken und dass dann in dem Fall auch häufiger in Selbstmord mündet und das aber ja eigentlich kein Thema ist und auch nicht oder seltener verknüpft wird eben damit, dass das auch eine Frage des Geschlechterbilds letztendlich ist. Genau. Ich muss funktionieren. Und wenn ich nicht funktioniere, dann bin ich nicht männlich. So. Und das ist halt, das ist genau der Punkt, ne, wenn es um das Thema Fürsorge geht. Also, wie arbeite ich mit Jungen gut zum Thema Fürsorge, zum Thema Körperlichkeit, auf mich hören? Ich brauche mich nicht wundern, wenn Männer ab 50 irgendwie nicht zum Arzt gehen. Und nicht zur Fürsorge gehen. Ne? So. Und ich brauche mich auch nicht wundern, wenn in Untersuchungen rauskommt, dass mit Jungen tendenziell weniger geredet wird als mit Mädchen. So, ne? Also da gibt es einige Untersuchungen im Elementarbereich, die das ans Tageslicht gebracht haben. Und dann brauche ich mich tatsächlich nicht zu wundern, wenn Jungen weniger Worte haben, um bestimmte Sachen auch formulieren zu können. Und da sind wir wieder so im Rahmen von der pädagogischen Arbeit. Da glaube ich, ist es schon wichtig, oder nee, sagen wir mal andersrum. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass Männer, die sich dessen bewusst sind, mit Jungen arbeiten, um andere Role Models ihnen aufzuzeigen. Ja. Na, so. Also eine Bandbreite auch. Und das ist, glaube ich, gerade auch im Elementarbereich. Es geht darum, nicht zu sagen, die Jungs brauchen Männer. Für mich brauchen alle Kinder in der Kita gut ausgebildete Fachkräfte. Da spielt das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Ne? So. Aber ich brauche natürlich Vielfalt an Rollenmodellen. So. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich brauche da einfach Menschen, die Rollenmodelle für Kinder darstellen. Ne? So. Und da brauche ich natürlich auch Menschen, die in erster Linie fürsorglich sind, die empathisch sind. Und das ist, glaube ich, einfach ein ganz wichtiger Punkt. So, ne? Und in der Arbeit mit Jungen geht es mir tatsächlich auch darum zu gucken, auf sich selbst zu hören. Ne? Und eine Möglichkeit zu finden, vielleicht so an die eigene Grenze zu gehen, vielleicht auch ein bisschen drüber zu gehen, aber auch zu spüren, was macht es mit mir und was brauche ich auch als Schutz. Ne? Und das kann ich natürlich auch mit sportlichen Angeboten machen, aber das kann ich auch mit anderen Angeboten machen. Ne? So. Das heißt immer, wie komme ich dann an die Gruppe dran und wie kann ich so eigene Erfahrungen auch dann in der Gruppe reflektieren. Ne? Das kann man auch methodisch, Jungenarbeit ist keine Methode, das ist eine Haltung und die Methoden in der Pädagogik kann man eigentlich fast alle unter einer Geschlechterperspektive auch in eine Gruppenarbeit, in eine Projektarbeit einbringen. So. Mhm. Ne? Und was mich noch interessieren würde, weil im Zusammenhang mit dem Rechtsruck wird ja immer wieder darauf verwiesen, dass es jetzt gerade die wütenden Männer sind, die sich da sozusagen rächen, indem sie dann eben rechte Parteien und so wählen. Ja, weiß nicht, du bist jetzt natürlich kein Politikwissenschaftler oder ähnliches, aber hast du dazu eine Meinung oder wie ordnest du das denn letztendlich ein? Also dass sozusagen Wut von Männern immer so hochgestellt wird und so nach dem Motto, das haben wir jetzt alle davon, auch dass das so behandelt wird als Argument. Das hat natürlich was auch mit Verlust zu tun. Das hat was mit Verlustängsten zu tun. Das ist, glaube ich, an bestimmten Punkten tatsächlich auch eine Generationenfrage. Ich kann ja da auch einen Riesengewinn drin sehen. Ich kann ja einen Riesengewinn drin sehen und sagen, also das, was auch Jack Irvine mit toxischer Männlichkeit auch meint. Ne? Also wenn ich sage, ich sehe einen Gewinn darin, dass Last von mir genommen wird, dass ich weniger Druck habe, so, ne? Dann könnte ich das auch ganz entspannt eigentlich sehen. Ne? Aber ich glaube, es hat eher in Richtung von Machtverlust, Hierarchie. Damit hat es was zu tun. Und auch so ein Klammern an das Bekannte wahrscheinlich auch. Ja, also weil das Neue, das ist dann auch, was potenziell gut sein könnte, trotzdem unbekannt ist. Ja, das ist auch immer die Frage. Es hat was auch natürlich damit zu tun, dass es hat was mit Unkenntnis zu tun, es hat was mit Nichterfahrung zu tun. So. Und ich glaube, dass es da tatsächlich so, wie auch Cornell in dem Konzept von hegemonialer Männlichkeit das auch aufgezeigt hat, dass es natürlich auch um Statusverlust geht. Ne? Und da sind wir genau bei Geschlechtergerechtigkeit und dann sind wir auch dabei. Und das ist auch so eine Ebene, wo wir wiederum in der Pädagogik sagen, wir müssen bestimmte Dinge einfach auch zusammen angehen und zusammen denken. Weil wir alle damit entlasten können, wenn diese Zuschreibung einfach nicht so stark wirken. Ne? Also wenn ich wirklich gucken kann, wie ich mein Leben gestalte. Wenn es um den Menschen geht und nicht um eine Rolle. Genau. Aber das ist halt die Problematik, dass wir gesellschaftlich einfach an einem ganz anderen Punkt sind. Ne? Also sobald es gesellschaftlich unsicherer wird, neigen Menschen dazu, eher in diese Stereotypen wieder reinzugehen. Wir hatten das ja bei unserer Podiumsdiskussion, als die Menschen aus der Werbebranche gesagt haben, ja, das liegt doch nicht an uns, dass wir das bedienen. Ne? Kannst du dich erinnern, ne? Das liegt doch nicht an uns, dass wir das bedienen. Ne? Das liegt doch an den Leuten, die wollen das doch. Die wollen doch Stereotype. Wir geben den Menschen nur, was sie wollen. Genau. Ne, wo ich auch gedacht habe, okay. Ja. Ja, genau. Das fand so ich auch. Kann man sich auch aus der Verantwortung ziehen, ja. Ja, genau, genau. Und das ist ja spannend. Und es geht ja immer, also bei Werbung geht es natürlich auch immer um Produkte verkaufen. Gell? Wenn du die Produkte anders verkaufen kannst, dann machen die natürlich auch was anderes. So, ne? Mhm. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Da gibt es ja auch genug Beispiele. Aus der Werbeindustrie. Ne? Aber ich glaube, dass das im Rahmen der gesellschaftlichen Sichtweisen gerade oder politischen Diskurse auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch da Positionen zu beziehen und im pädagogischen Kontext auch genau aufzuzeigen, wenn Dinge einfach falsch interpretiert werden. Wir hatten das jetzt ja in Berlin mit Queer, ich glaube, die Broschüre war von Queernet gewesen, im Elementarbereich zum Thema Trans und Inter. Mhm. Und es wurde ja so ausgelegt, als wäre das eine Broschüre für Kita, die da rumliegt, für die Kinder. Ne? Ja. Dabei war es, also es ist eine Broschüre für Fachkräfte, dass die Informationen zu dem Thema bekommen. Und völlige Fehlinterpretation. Politisch. Ja, auch bewusst, ne? Na, also, genau, war ja, genau, das war bewusst. Da war zum genau. Teil Unwissen dabei und da war aber auch bewusstes Missverständnis da. Genau, also sollte jetzt nicht so heißen, dass es unbewusst war, ne? Sondern es war natürlich bewusst genutzt. Ja, ne? So. Ja. Aber wo man einfach auch merkt, auch da muss man sich jetzt einfach positionieren. Das geht so nicht, ne? Weil es letztendlich, und da sind wir ja wieder auch bei den Menschen, es geht darum, Fachkräfte Möglichkeiten an die Hand zu geben, Eltern zu beraten. Ne? Mhm. So, Eltern zu beraten, die vielleicht verunsichert sind und ihnen eine Sicherheit geben, ihnen Beratungsmöglichkeiten aufzeigen, ihnen sie zu unterstützen. Darum geht es. So. Ja. Ne? Und das wird komplett fehlinterpretiert und genutzt, um Stimmung zu machen. So, und das geht nicht. Ja. Ja, da kommt natürlich nochmal diese Haltung mit rein, also nur für diejenigen, die es jetzt gar nicht mitbekommen hatten, bei der Broschüre ging es eben darum, über Trans und Inter bei Kindern eben aufzuklären und dann eben an Fachkräfte gerichtet, wie du es ja gesagt hast, aber gerade rechte Medien, aber auch einfach andere Medien haben das dann letztendlich falsch verbreitet und dargestellt, als ginge es jetzt um eine Broschüre für Kinder und das wurde dann wieder unter dem Schlagwort Frühsexualisierung verbreitet, letztendlich Kinder in einem Alter mit Themen in Verbindung zu bringen, wo sie einfach noch nicht sich auf diese Art und Weise damit auseinandersetzen können oder wo es nicht altersgerecht sozusagen wäre. Und verknüpft es das ja natürlich auch mit dieser Ansicht, dass eben diese Hilfe von außen, wie du es jetzt sagst, diese Unterstützung von außen, auch gerade für Eltern, dass die nicht notwendig sei, weil die Familie weiß es ja am besten und Eltern genau. sollen nur ihre Kinder aufklären und Eltern sollen das nur machen und das soll alles so in der heterosexuellen Ehe letztendlich irgendwie alles verbleiben. Also das ist ja alles damit verknüpft, dass so eine Unterstützung von außen auch dann bewusst abgelehnt wird. Ne? Und das ist halt auch total realitätsfern. Ja, ne? Ja. So, also, ne, weil die Elementarpädagogik und die Betreuung einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um Menschen zu ermöglichen, in die Arbeitswelt reinzugehen und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also das ist völlig an der Realität vorbei und da braucht es natürlich Unterstützung. Es braucht Systeme, wo Eltern gut begleitet werden, wo man in Erziehungspartnerschaften gehen kann. Und das ist einfach Realität. So. Ja. Ne? Und das wird überhaupt nicht gesehen. Und auch da spielt natürlich Geschlechtergerechtigkeit und eine geschlechterreflektierte Pädagogik auch eine ganz, ganz große Rolle. Und auch da ist es noch nicht fest verankert im Elementarbereich. Ne? Mhm. So. Und da fängt es einfach halt auch schon, es fängt einfach schon ganz, ganz früh an, dass Kinder davon beeinflusst werden, wie diese Zuschreibungen laufen. Ne? So, und dann sind wir bei Berufsorientierung. Wenn ich halt die ganze Zeit irgendwie zu hören bekomme, das macht ein Mädchen nicht, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn es in bestimmten Bereichen, im MINT-Bereich einfach weniger Menschen gibt, die sich dort dann für ein Berufsfeld interessieren. Und ähnlich ist es bei den Jungs im sozialen Bereich. Ne? So, das ja, ist, absolut. Genau, also das heißt, dass die Bandbreite ist riesig, wo natürlich auch schon Dinge passiert sind, aber wo wir halt auch immer an einem Punkt sind, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht wieder 4 Schritte zurückgehen. Ja, ich glaube, da sind wir wirklich gerade an einem wichtigen Punkt, wie sich das auch weiterentwickeln wird. Was ist denn vielleicht noch so zum Abschluss, was ist denn so dein Gefühl? Hast du das Gefühl, was so in dem Bereich, in dem du jetzt arbeitest, hast du das Gefühl, dass das ausreichend anerkannt? Und was braucht es eigentlich noch, damit das aber auch letztendlich erfolgreicher umgesetzt werden kann und auch nachhaltiger, sage ich jetzt mal? Also die Anerkennung ist nur punktuell da. So. Und ich glaube, es bräuchte von politischer... Also sozusagen das klassische Problem sozialer Berufe. Genau, wieder. Genau. Und es bräuchte noch mal viel mehr finanzielle Mittel in Fort- und Weiterbildung. So. Ja. Und natürlich auch Mittel, dass bestehende Projekte bestehen bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, im Kontext von Beratungsangeboten für Jungen, so, ne? Ja. Gibt es ganz, ganz wenig. Ne? Also das ist kein Netz, was da existiert. Natürlich können Jungs auch zu anderen Beratungsstellen gehen, ne? So, aber ich glaube, es bräuchte zumindest bei Beratungsstellen nochmal so eine Sensibilität. Und es gibt bundesweit natürlich auch Beratungsstellen für Jungs, und die haben natürlich auch Erfahrung gesammelt. Und das wäre halt einfach super, wenn da Mittel bereitstehen würden, um das flächendeckend auch aufzuziehen. Ne? So, und das passiert mir halt, also das also jetzt gerade ist es wahrscheinlich einfach sehr abhängig davon, wie so ein Bundesland das regelt. Genau, also, genau. Also das ist von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Da sind die Bundesländer sehr unterschiedlich auch aufgestellt. Und also wir sind jetzt zum Beispiel in Hessen mit der Fachstelle auch am Schauen, wie das Ende des Jahres weitergeht. Wir haben eine 3-Jahres-Finanzierung über Aktion Mensch, über die Stiftung. Und jetzt müssen wir gucken halt, ne? So, wir haben das aufgebaut, wir haben Netz, wir haben eine Webseite mit vielen Informationen und jetzt müssen wir gucken, wie das weitergehen kann. Und das haben wir auf Bundesebene genauso. Und es braucht aber eine gute finanzielle Absicherung, um auch die Arbeit weiterführen zu können. Und im Kontext von Fort- und Weiterbildung, Ausbildung, sind wir natürlich da auf einer Ebene, wo politisch natürlich auch Entscheidungen getroffen werden müssen. Ne? So, wie kann man das noch besser verankern? Und da ist einfach noch, das Feld noch sehr, sehr offen. So, also ich glaube, da braucht es noch mal einiges an Unterstützung. Und das ist ja nicht nur in dem Bereich der Jungpädagogik. Ne? Also wir haben jetzt natürlich, das war unser Thema, aber das ist natürlich, das kann ich für die KollegInnen aus der Mädchenarbeit, aus der BAG Mädchenpolitik genauso sagen. Und es ist auch wichtig, dass wir da, dass es nicht da zu einem Gegeneinander kommt, sondern es geht, wir müssen da miteinander arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil letztendlich wir ja auch die gleichen Ziele haben. Ne? Es geht um Geschlechtergerechtigkeit, es geht um Druck rauszunehmen, auch aus dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Und dieser Druck ist einfach sehr, sehr wirkungsstark. Ne? Das ist einfach, das kann man nicht oft genug sagen. Und wir haben so viele Beispiele. Das wird, das das entlastet zurzeit Kinder und Jugendliche nicht, sondern es verstärkt das an verschiedenen Punkten. Mhm. Ja, und das merken wir in der täglichen Praxis. Also dass eben Geschlechterstereotype da so einen Druck ausüben, dass sich das ja also, einfach negativ auswirkt auf die. Ja, wenn wir jetzt im Kontext von Körperlichkeit und wie werde ich gelesen, wie werde ich bewertet, das hat natürlich auch nochmal im Rahmen von Instagram, WhatsApp nochmal eine ganz andere Bewandtnis nochmal. Ne? So da, also da entsteht auch nochmal ein Druck und es gibt immer Gegenbewegungen und das ist super, dass es die auch gibt. Aber die müssten viel mehr Airplay noch erfahren. Ne? Mm. So. Das ist ja auch von Lebenswelt zu Lebenswelt sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Aber ich auch da ist es so ein Punkt, wo ich glaube, dass Fachkräfte da einfach auch fit gemacht werden müssen, weil Jugendliche da oftmals viel, viel weiter sind. Ne? So, das Gefühl habe ich auch. Oder das ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Fachkräften drüber spreche, auf jeden Fall. Also gerade im Bereich digitale Medien. Genau. Ja, also so, da wird dann gesagt, ja, wir überlegen uns jetzt, dass wir da einen Facebook-Account machen. Wer ist denn heute noch auf Facebook unterwegs, wenn ich meine Eltern treffen will vielleicht? So, ne? Also, ja. Ja. So, also, ja. Nee, genau, also wenn es gerade um die Zielgruppe Jugendliche geht, dann hast du damit nicht mehr viel zu holen, ja. Und genau, also da muss ich halt einfach schauen, ne? Und also da kann ich halt einfach echt nochmal auch so auf Fachkräfteebene das Projekt, was ich jetzt auch schon benannt hatte, das mein Testgelände, da gibt es halt mittlerweile echt so viele Beiträge von Jugendlichen zu den Themen wie Gender, Rassismus, Erfahrungen, queere Themen, die da angesprochen werden. Und das ist so eine Bandbreite an Videos, die ich auch in der Arbeit mit Jugendlichen super anwenden kann, dass es einfach ein Riesenschatz ist, weil ich glaube, man da relativ schnell auch ins Gespräch mit Jugendlichen kommen kann und die Themen auf dem Tisch sind. So. Klar, und weil es nicht von oben kommt, von den Erwachsenen, sondern weil das ihre Peers letztendlich sind, ne? Ja. Genau, ja. Ja. Dann vielleicht noch kurz, einfach weil ich das immer wichtig finde, hast du denn eine Idee oder einen Vorschlag jetzt an die Leute, die diesen Podcast hören, wie sie auch tatsächlich konkret nochmal unterstützen können? Also sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Spenden natürlich, denke ich mal, ist immer eine gute Idee, oder aber auch jetzt an den nächsten Abgeordneten zu schreiben, dass eben ja geschlechterreflektierte Pädagogik schlichtweg verankert werden sollte. Gibt es da vielleicht auch sogar schon Vorstöße eurerseits, was da unterstützt werden kann? Also wir sind ja mit dem Testgelände in der Förderung vom Familienministerium drin, also vom BMFSFJ. Ja. Das ist ein Kooperationsprojekt mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik. Und natürlich ist es da immer, gerade jetzt bei der neuen Regierung, durchaus auch sinnvoll, die jugendpolitischen Sprecher da zu involvieren. Ne? So. Mhm. Da haben wir jetzt noch diesbezüglich jetzt keine Strategie, weil wir erstmal jetzt am Gucken sind, dass wir das Projekt gut fortführen. Aber das ist durchaus ein Punkt, wo man natürlich im Rahmen von geschlechterreflektierter Pädagogik durchaus auch da unterstützend wirken kann. So, ne? Also könnt ihr jetzt zum Beispiel an das Ministerium schreiben und sagen, hier, super Projekt, machen wir genau, das weiter. Genau, also das ist schon ganz banal gesagt. Das Projekt hat da eine hohe Anerkennung auch. Ne? Das ist auch, wir kriegen da sehr gutes Feedback. Aber es ist natürlich auch so, dass wir klar auch da im sagen wir mal, im Mainstream einfach eine Unterstützung brauchen. So. Ja. Ja, ja. Weil wie du zu Recht also gesagt hast. Also schlicht dann auch die Beiträge zum Beispiel auf Social Media zu teilen, darauf hinzuweisen, was es da alles Tolles gibt. Ja. Genau, und da sind wir einfach, also da haben wir eine ganze Bandbreite. Und wenn ich jetzt aus meiner Perspektive in Hessen sehe, da sind wir halt nochmal ganz anders aufgestellt. So. Das ist, wie gesagt, von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Aber da ist es natürlich auch so, dass wir da einfach eine Unterstützung auch jetzt brauchen und wir relativ viele Anfragen für Fort- und Weiterbildung haben. Das ist ganz breit gefächert, von Schule über Elementarbereich, tatsächlich auch über Praxisprojekte und Angebote. Und da benötigt es auch eine Unterstützung, weil wie ich gesagt habe, das projektbezogen, da muss man immer gucken, dass sowas dann auch weiterläuft. Ne? Und das ist für mich, also für mich ist es auch eine im Rahmen meiner Profession einfach eine Herzensangelegenheit, genau mit diesen Themen auch da in der Praxis das weiter zu verankern. So. Weil wir einfach gute Erfahrungen damit gemacht haben, gerade in der jungen Arbeit und jungen Pädagogik, da Räume aufzumachen, um an Themen dran zu kommen, die oftmals nicht thematisiert werden. Ne? So. Mhm. Also als ein Beispiel noch, ich habe bei diesem Projekt zur aktiven Vaterschaft ging es um Babysitten, ne? Wer da Erfahrung hatte. Und ich war da, wir haben das in ganz unterschiedlichen Settings gemacht, auch in Schulklassen. Wir waren in einer Schulklasse, da hat jeder zweite Junge Erfahrung im Babysitten gehabt. So. Das wusste keiner. Das wusste keiner, ne? So. Und auch wirklich auch soziale Kompetenzen, die oft nicht wertgeschätzt werden. Mhm. Solidarität, Zusammenhalt, gemeinsam was machen. So, ne? Letztendlich ist es so, dass sie gemaßregelt werden, wenn was nicht läuft. Also wir kriegen in der Regel kaum Feedback, wenn was gut läuft. Und da ist es wirklich egal, in welcher Schulform. So. Und das ist eigentlich erschreckend. Ja, ne? Also es ist erschreckend, weil Menschen wachsen daran, wenn sie Anerkennung und Wertschätzung bekommen. Ne? So. Ja. Ja. Das ist eigentlich ein Punkt. Ja. Das ist ein Klassiker. Ich meine, das kennen alle. Ne? So. Mhm. Und das ist eigentlich was noch viel mehr in den Fokus gerückt werden muss. Dass Anerkennung und Wertschätzung oftmals nicht geäußert werden. Mhm. So, und, oh ja, da sagst du was. Ja, ja, und dann sind wir genau bei den Ressourcen und Kompetenzen. Ne? Also wenn ich das nicht wertschätze, das war mein Mail-Account. Ja, das ist alles gut, ihr darf auch mal einen Gastauftritt haben. ja, das ist einfach, finde ich, enorm wichtig und das ist auch ein großer Teil in der Arbeit mit jungen und männlichen Jugendlichen. Ne? So. Mhm. Genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Okay, na dann hoffen wir mal, dass wir ein paar mehr Leute motiviert haben, sich dafür auch einzusetzen, dass sich da was verbessert. Das, also ich auf jeden Fall. Schön. Ich werde auch nochmal, für alle, die das jetzt hören, wie immer wird es nochmal eine Liste mit Links und Informationen rund um das, was wir hier besprochen haben, natürlich in dem Artikel zu finden geben. Und ja, genau, das wird sozusagen jetzt noch das, was ich dir zum Abschluss mitgeben möchte. Wenn du jetzt noch mal irgendwelche Sachen hast, die wir noch nicht genannt haben, irgendwelche Projekte, auf die du hinweisen möchtest oder Ähnliches, wo man dich vielleicht auch noch mal finden kann, dann ist jetzt deine Chance. Ja, also würde ich einfach drei Internetadressen nennen. Das wäre brg-jungenarbeit.de, das ist die Seite der Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit. Jungenarbeit-hessen.de, das ist die Seite der Fachstelle zur Jungenarbeit in Hessen, die ich gerade am Aufbauen bin. Und das meintestgelände.de, das ist die Seite des Projektes von der BRG. Super. Genau, das wären so die drei Punkte, die ich benennen möchte. Und die brg-mädchenpolitik.de Seite noch. Genau, mit der werden wir auch noch sprechen. Ah, die habe ich bei nächsten Folge sozusagen zu Gast, ja? Ah, schön. Dann genau, ja, super. Grüß vielen, mir vielen die Kolleginnen, genau. Mache ich auf jeden Fall. Super. Und insofern war das jetzt schon mal ein Spoiler für unsere HörerInnen, was es dann als nächstes zu hören gibt. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich auch für mich nochmal, wie gesagt, ein aufschlussreiches Gespräch, da einzutauchen. Es gibt auf jeden Fall noch einige Webseiten, auf denen wir uns dann tummeln können und noch mehr rausfinden können. Und ich möchte dir auf jeden Fall an dieser Stelle ganz herzlich danken, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ja, danke, dass du mich angefragt hast und dass ich da dabei sein durfte. Sehr gerne. Gut, dann sag ich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal. Ich bin Anne, mein Gast war Marc. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt zu dieser Folge, dann natürlich wie immer sehr, sehr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf Twitter unter kleiner_3 als die Zahl Das ist auch unser Account zum Beispiel auf Instagram oder natürlich auch per E-Mail hallo@kleiner3.org. Und ansonsten, jetzt wisst ihr es schon, beim nächsten Mal geht es dann ums Thema Mädchenarbeit. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Ciao.